Weil du nicht mehr dann alleine ziehst, weil du nicht mehr deinen Wölfern heulst, weil schon dich um etwas anderes geht, das für dich nicht mehr zu lachen gibt, weil man Jahre billig verschenkt und deinem Herzen spricht die Einsamkeit, weil schon dich um etwas anderes geht. Kompromisse machst, weil für dich hier keine Regeln zählen, dass du mit Asche und mit Feuer taust, weil für dich um etwas anderes geht. Rund um dich ist alles stumm und taub, so dass du dich nicht einfach fliegen kannst. Du hast doch keinen Kampf verloren, weil für dich um etwas anderes geht. Hab keine Angst, du kannst mein Ziel.